Ich möchte noch etwas sagen. Mach nicht einer Kirche Vorwürfe, die dem Herrn erlaubt zu heilen. Mach dieser Kirche keine Vorwürfe. Was ich damit meine? Ich meine damit, dass die Kirchen es sich leicht machen, die nicht predigen, dass Jesus heilt. Sie sagen den Leuten einfach, dass es nicht Gottes Wille sei, diese Person zu heilen. Warum wird diese Person nicht geheilt? Warum wird jene Person nicht geheilt? Sie sagen einfach, es ist nicht Gottes Wille. Gott hat seine Wege, und dann sind sie fein raus. Anders ist es, wenn eine Kirche glaubt, dass Gott jeden heilen will. Wir wissen aus eigener Erfahrung, dass wir noch nicht vollkommen in allem leben, was Gott uns schenken möchte. Es gibt noch viel mehr Land, das es einzunehmen gilt. Auch zur Zeit von Gottes Volk gab es noch viel mehr Land, das es einzunehmen galt. Selbst wenn Gottes Segen ausgeschüttet wird und Wunder geschehen, wie Jesus sagt, kann das 30-fach, 60-fach oder 100-fach geschehen. Aber es gab eine Zeit in der ersten Gemeinde, über die es in der Bibel heißt, alle wurden geheilt. Alle wurden geheilt. Das war unter dem Neuen Bund, in der Gemeinde der Apostelgeschichte. Aber sogar im Alten Bund gab es eine solche Zeit. Als sie aus Ägypten auszogen, war keiner unter ihnen schwach. Also mach nicht deinem Pastor einen Vorwurf, wenn er den Standard predigt, wenn er das Ideal predigt, wenn er predigt, was Gott uns geben möchte. Und ja, auf unserem Weg versagen wir manchmal. Aber ist es nicht besser, nur 60-fach zu erreichen, als es gar nicht erst zu probieren? Damit man sich herausreden kann, wenn einen die Leute fragen, warum jemand nicht geheilt wird? Wir haben keine Antwort darauf. Ich weiß es nicht. Ich kann keine Gedanken lesen. Ich bin kein Wahrsager. All das darf ich nicht. Wenn du also zu mir kommst und mich fragst, kann ich nur sagen, dass in der Bibel steht, er hat unsere Krankheiten getragen, unsere Schmerzen hat er auf sich genommen. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist alles, was ich sagen kann. Wenn jemand stirbt und zu Jesus geht, ist das eigentlich die letzte endgültige Heilung. Denn eigentlich weinen wir nur wegen uns selbst. Wir weinen wegen der vorübergehenden Trennung. Wir weinen nicht wirklich um diesen Menschen. Der Verstorbene denkt, warum weint ihr denn? Wenn ihr hier wärt, würdet ihr nicht weinen. Ihr weint wegen euch selbst dort unten. Das zeigt, wie fleischlich gesinnt wir alle immer noch sind. Ich sage euch, eines Tages werden wir alle dort sein. Und in der Zwischenzeit blicken wir nicht auf das Grab. Wir blicken auf zum Himmel. Wir blicken auf sein Wiederkommen. Amen. Am dritten Tag, preist den Herrn, wird er uns aufrichten. Und jetzt ist der dritte Tag. Und alle Zusagen für den dritten Tag werden sich dieses Jahr auf starke und gewaltige Weise erfüllen. Amen. Gib niemals auf. Vergiss das nie. Das ist auch so, wenn man zum Beispiel zu einer Evangelisation geht. Am Ende strömen die Leute heraus und unter ihnen gibt es einige, die nicht gerettet worden sind und die draußen weiterhin Gott lästern. Manchmal hört man, wie sie sich über die ganze Veranstaltung lustig machen. Warum diese Leute nicht gerettet sind? Ist denn das Evangelium nicht gepredigt worden? Ist Jesus nicht für sie gestorben? Doch. Aber warum sind sie dann nicht gerettet worden? Weil es einen Grund dafür gibt. Entweder glauben sie nicht, oder ihr Herz ist verhärtet. Manche von ihnen hören die Botschaft immer wieder, und ihr Herz verhärtet sich immer mehr. Es gibt eine ganze Reihe von Gründen. In manchen Fällen geht es uns auch einfach nichts an, warum manche Menschen vorzeitig sterben und so. Aber nichtsdestotrotz bleibt es wahr, dass Gott möchte, dass es dir gut geht. Er möchte, dass es deiner Familie gut geht. Und wir sind nach seinem Ebenbild geschaffen. Deswegen ruhen wir nicht, bis unsere Kinder wieder gesund sind, wenn sie krank werden. Wir tun alles, was in unserer Macht steht, damit das Kind wieder gesund wird. Wenn jemand predigt, vielleicht ist es Gottes Wille, dass du das erträgst, damit du geduldiger wirst und dein Glaube wächst, dann sagst du zu ihm, vergiss es, mach das bei deiner Familie, wenn du willst, aber nicht bei meiner. Ich werde dafür sorgen, dass dieses Kind wieder gesund wird. Nicht wahr? Du scheust weder Zeit noch Entfernungen oder sogar deine Ersparnisse, damit dieses Kind wieder gesund wird. Und wenn schon du als irdischer Vater mit deinen Fehlern und Schwächen diesen Wunsch für dein Kind hast, wie viel mehr wird ihn dann dein Vater im Himmel haben? Amen, Freunde, preist den Herrn. Hebräer 9. Da nun dies so eingerichtet ist, betreten zwar die Priester alle Zeit das vordere Zelt zur Verrichtung des Gottesdienstes, Die Stiftshütte des Mose im Alten Testament bestand aus drei Teilen. Eigentlich waren es zwei Teile. Drei Teile sind es mit dem äußeren Vorhof, aber der ist nicht Teil des Tempels. Es ist der äußere Hof um den Tempel herum. Der eigentliche Tempel, die Stiftshütte, besteht aus dem Heiligtum und dem Allerheiligsten. Wir haben hier ein Bild davon. Die Decken, die das Dach bilden, haben wir hier weggenommen. Wenn man dann hineinschaut, sieht man den Tisch mit den Schaubroten im Norden. Im Süden haben wir die Menorah, den Kerzenständer. Dann haben wir im Westen den Räucheropferaltar. Und dann kommt das Allerheiligste. Seht ihr das? Wenn die Bibel über diese Räume spricht, nennt sie im Hebräischen den ersten Raum das Heiligtum. Und der zweite Teil ist das Allerheiligste. Ich weiß, dass wir lehren, dass es drei Teile sind. Das liegt daran, dass wir den äußeren Vorhof dazurechnen. Das ist auch nicht falsch, okay? Aber so wie hier dargestellt, spricht die Bibel darüber. Gehen wir zum Hebräerbrief. Nächster Vers. In das zweite Zelt aber geht einmal im Jahr nur der hohe Priester. Das zweite Zelt ist das Allerheiligste. Nur der hohe Priester darf das Allerheiligste betreten. Schauen wir uns noch einmal das Allerheiligste an. Dieser Teil hier, der heilige Raum, ist also zu dem Zeitpunkt gemeint, in dem der Schreiber des Hebräerbriefs, ich denke, dass es Paulus durch den Heiligen Geist ist, das zu seiner Zeit beschreibt. Denn zu der Zeit gab es den Tempel noch. Und der Tempel war nach dem Vorbild der Stiftshütte aufgebaut. Er sagt also, wir treten jetzt zu unserer Zeit in den zweiten Raum. Jesus ist zwar schon gestorben und von den Toten auferstanden, aber er sagt Folgendes. Gehen wir noch einmal zurück zu dem Vers. Er schreibt, in das zweite Zelt aber geht einmal im Jahr nur der hohe Priester, und zwar nicht ohne Blut, das er für sich selbst und für die Verirrungen des Volkes darbringt. Damit zeigt der Heilige Geist deutlich, dass der Weg zum Heiligtum noch nicht offenbar gemacht ist, solange das vordere Zelt Bestand hat. Nun hört zu. Zu diesem Zeitpunkt war Jesus schon gestorben. Und als er starb, passierte etwas im Tempel. Der Vorhang, der das Allerheiligste vom Heiligtum trennte, zerriss. Und in der Bibel steht ganz konkret, dass es von oben nach unten geschah, was bedeutet, dass etwas Göttliches, Himmlisches, Gott selbst, den Vorhang zerriss. Der Vorhang zerriss nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten. Gott zerriss den Vorhang. Gott selbst will dich in seiner Nähe haben. Gott selbst will, dass es keine Trennung mehr zwischen dir und ihm gibt. Du musst wissen, lieber Freund, dass das gleiche Blut, das den Vorhang zerrissen hat, als Jesus starb, dass das gleiche Blut auch deine Sünden weggenommen hat, damit du zu Gott kommen kannst. Und Gott will, dass du freimütig zu ihm kommst. Doch die Hebräer, die Juden, die draußen standen, haben den zerrissenen Vorhang nicht gesehen. Der traditionellen Überlieferung zufolge wurde der Vorhang sogar wieder zusammengenäht. Obwohl Gott ihn zerrissen hatte, versuchten sie, alle Riten weiterhin einzuhalten. Wie traurig. Was für eine Zurückweisung von Gottes Gnade. Sie wollten lieber fern von Gott sein als in seiner Nähe. Das passiert durch das Gesetz, nicht wahr? Als Gott das Gesetz gab, sagte das Volk Israel zu Mose, geh du zu Gott und sprich mit ihm an unserer Stelle. Mit anderen Worten, geh du in seine Nähe, wir können es nicht. Und das ist auch nachvollziehbar. Denn als Gott sich offenbarte, gab es Blitz und Donner, und die Wolken wurden dunkel. Es waren keine hellen Wolken. Als Jesus auf dem Berg der Verklärung stand, war eine helle Wolke um ihn, heißt es in der Bibel. Es gibt einen Unterschied zwischen Gesetz und Gnade. Die Israeliten fürchteten sich, und das zu Recht. Sie waren fern von Gott. Doch nun hat Gott den Vorhang zerrissen. Gott sagt, dies ist ein neuer und lebendiger Weg. Sagen wir alle, neuer und lebendiger Weg. Vorher waren sie unter dem alten Bund, im Alten Testament, unter der alten Vereinbarung zwischen Mensch und Gott, als Gott die 10 Gebote gab. Das ist der alte Bund, denn es gibt jetzt einen neuen Bund. Ich sagte, es gibt jetzt einen neuen Bund. Unter der alten Vereinbarung sagte Gott zu ihnen, selbst der hohe Priester, der zu mir kommt und euch vertritt, muss mit großem Zittern kommen und all die heiligen Vorgaben peinlich genau einhalten, bevor er eintreten darf. Er muss darauf achten, dass alles an ihm und alles, was er mitbringt, Gottes Maßstäben genügt. Was taten sie also? Das steht nicht in der Bibel, aber wir finden es in den jüdischen Überlieferungen. Sie banden ein Seil an den Hohepriester, bevor er in das Allerheiligste ging. Für den Fall, dass er sündigen sollte, während er dort drin war. Könnt ihr euch vorstellen, wie es sich anfühlt, in die Gegenwart Gottes zu treten und keinen einzigen schlechten Gedanken haben zu dürfen? Kein falsches Gefühl? Man durfte nicht hineingehen und auf seine Schwiegermutter wütend sein. Nicht, während man dort drin war. Wenn man es plumpsen hörte, sagten sie also, ziehen wir ihn raus. Ziehen wir Goldberg raus. Goldberg war der Kohen Gadol, der hohe Priester. Ziehen wir ihn raus, denn es durfte ja kein anderer hineingehen. Keiner wollte wirklich hineingehen, um ihn herauszuholen. Also mussten sie ihn an einem Seil herausziehen. Es war absolut sinnvoll und das war so üblich. So war es unter dem alten Bund. Denn Gott ist, wer er ist. Man kann nicht 10.000 Volt oder 50.000 Volt berühren und erwarten, dass einen die Elektrizität nicht tötet. Man kann nicht erwarten, dass das keine Folgen für einen hat. Nein, mein Freund. Du bist nicht derjenige, an den sich die Gesetze der Elektrizität anpassen müssen. Die Elektrizität war schon lange vor dir da. Du musst dich auch den Gesetzen der Schwerkraft unterwerfen. Wenn jemand von einem hohen Baum springt und sich verletzt, kann er auch nicht sagen, warum hat sich die Schwerkraft nicht für mich geändert? Wir sind so ich-bezogen. Wir denken, dass sich alles um uns dreht, nicht wahr? Sag zu deinem Sitznachbarn, er redet wieder über dich. Wir sind immer so ich-bezogen. Denn was tun wir bei Gott? Warum muss Gott das? Warum muss Gott dies? Jedes Mal, wenn du diese Frage stellst, bist du selbst gerecht. Amen. Es ist so, als würde man 10.000 Volt anfassen und denken, ja, die Spannung ist stark, aber ich bin stärker. Ich will nicht, dass sie mich umbringt. Nein, mein Freund, du musst den Gesetzen der Elektrizität gehorchen. Wenn du mit der Elektrizität arbeitest, kann sie deinem Haus Licht schenken. Sie kann dir helfen, dein Fußballspiel im Fernsehen zu schauen. Sie wird dir dienen. Aber wenn du ihre Gesetze missachtest, wird sie dich umbringen. Und wenn man es nicht gewusst hat? Aber das habe ich nicht gewusst. Warum verurteilt Gott einen solchen Menschen? Warum wird jemand bestraft, der es nicht gewusst hat? Nun, Unwissenheit ist keine Entschuldigung. Selbst vor Gericht ist das keine Entschuldigung. Hört ihr? Stell dir jemanden vor, der mit guten Absichten eine Straße entlang fährt. Es gibt heutzutage ja immer wieder Unfälle auf den Straßen. Aber nur weil jemand gute Absichten hat, wird etwas nicht unbedingt richtig. Er fährt also die Straße entlang. Es ist ein regnerischer Tag. Und auf einmal sieht er ein dickes Kabel auf der Straße liegen. Er denkt, es sei ein Schlauch oder so etwas. Er hält an, steigt aus und will es mit den besten Absichten wegräumen, damit kein Motorradfahrer daran hängen bleibt und stürzt. Also geht er hin und nimmt es in die Hand. Da merkt er, dass es ein Kabel ist, das unter Strom steht. Und es regnet. Er hat es nicht gewusst, stimmt's? Er wusste es nicht, bevor er es angefasst hat. Einige von euch sehen aus, als seien sie dabei gewesen. Aber ihr seid hier. Das wird die letzte Erkenntnis für diesen Menschen sein, nicht wahr? Sein letzter bewusster Gedanke. Unwissenheit ist keine Entschuldigung. Die Gesetze gelten trotzdem. Hört ihr? Gott ist heilig, Gott ist gerecht. Aber Gott ist auch Liebe. Damit Gott den sündigen Menschen rechtmäßig bei sich haben kann, musste er also etwas tun. Denn ein sündiger Mensch kann nicht in seine Gegenwart kommen. Es ist wie mit Schlamm. Schlamm kann kein Schlamm bleiben, wenn er der Sonne ausgesetzt wird. Was wird dann aus ihm? Trockene Erde. Nicht wahr? Das ist eine Art Tod. Es ist kein Schlamm mehr. Und du und ich sind aus Schlamm gemacht. Wir sind aus dem Staub der Erde geformt worden. In der Bibel steht, dass wir aus dem Staub der Erde gemacht sind. Nicht wahr? Wenn man Staub mit Wasser vermischt, wird er zu Schlamm. Also bist du aus Schlamm. Ich bin aus Schlamm. Aber Gott hat uns seinen Atem eingehaucht, sein Wesen, seinen Geist. Und der Mensch wurde zu einer lebendigen Seele. Könnt ihr mir soweit folgen? Amen. Hier müssen wir uns also immer bewusst sein, dass unser Körper aus Schlamm ist. Ich meine, warum hat Gott uns nicht ganz nach seinem Ebenbild geschaffen, also auch unseren Körper? Habt ihr das schon mal überlegt? Ja, ich stelle solche Fragen. Gott, ich will wissen, warum du uns so geschaffen hast. Ich meine, ein Teil von uns ist ja übernatürlich. Ein Teil von uns wird ewig leben, entweder in der Hölle oder im Himmel, aber ewig. Deswegen kann Gott böse und sündige Menschen nicht einfach auslöschen und sagen, dass sie nicht in die Hölle kommen. Nein, sie leben ewig, weil dieser Teil von ihnen, ihr Geist, von Gott kommt. Du bist ein Geist. Du lebst in einem Körper. Der Körper bist nicht du. Amen. Warum hat Gott also den Menschen so geschaffen? Unser Geist kommt von seinem Atem. Darum ist unser Geist ewig. Es muss also einen Ort geben, an dem wir wohnen können. Wenn du ein Sünder bist, kannst du nicht in den Himmel eintreten, nicht wahr? Deswegen gibt es einen Ort namens Hölle. Und wenn du gläubig bist, kannst du die Hölle nicht betreten, weil das Blut von Jesus deine Sünden abgewaschen hat. Dann ist der Himmel dein Zuhause. Aber warum hat Gott nicht auch unsere Körper, die Jesus für uns Gläubige erlöst hat, von Anfang an als Teil seines Atems geschaffen? Dann hätten wir seinen Körper. Denn Gott hat Augen, Gott hat eine Nase, einen Mund, Gott hat Hände. Das steht alles in der Bibel. Wir sind nach seinem Ebenbild geschaffen, nicht andersherum. Gott hat den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen und seitdem versucht der Mensch, sich einen Gott nach seinem Ebenbild zu erschaffen. Denk also daran, dass du nach seinem Ebenbild geschaffen bist. Warum? Wollt ihr hören, was der Herr zu mir gesagt hat? Damit wir demütig bleiben. Damit wir immer daran denken, dass ein Teil von uns aus Staub gemacht ist. Ein Teil von uns kommt von Gott und ein Teil von uns kommt vom Staub. Denn der Mensch neigt dazu, sich größer zu machen, als er ist. Wisst ihr, warum Gott uns als Letztes geschaffen hat? Damit wir nicht behaupten können, dass wir bei der Schöpfung mitgeholfen hätten. Weißt du, als Gott damals diese Blume geschaffen hat, habe ich ihn beraten. Mach doch lieber 4 Blätter statt 5. Wir sind so gut darin, uns etwas als unseren Verdienst anrechnen zu lassen, obwohl es gar nicht stimmt. Amen. Wir sorgen dafür, dass der Chef ganz sicher erfährt, dass etwas von uns kommt. Das war meine Idee. Nicht wahr? Darum hat Gott uns zuletzt geschaffen, damit wir nicht behaupten können, wir hätten Gott bei der Schöpfung geholfen. Gott hat dich zuletzt geschaffen, damit du alles genießen kannst, was er geschaffen hat. Gott möchte, dass du ein Gefäß bist, dass du einfach empfängst und genießt. Aber der Mensch will nicht empfangen und genießen, der Mensch will handeln und etwas erreichen und sich etwas verdienen, damit er sich selbst auf die Schulter klopfen kann. Das ist der Kern alles Bösen, die Selbstgerechtigkeit. Sie setzt in Gang, wogegen sich die 10 Gebote richten. Ehebruch, Mord, Diebstahl, Zorn, Bitterkeit, Neid und alle anderen Sünden. Sie alle entspringen der Selbstgerechtigkeit. Denn was ist falsch am Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen? Es gab den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis. An ihnen selbst ist nichts falsch. Aber wenn du selbstgerecht bist, dann willst du ohne Gottes Gerechtigkeit gerecht sein. Ich will mir meine eigene Gerechtigkeit verdienen. Ich will es selbst schaffen. Aber Gott sagt, das kannst du nicht. Ohne mich kannst du es nicht. Und mich findest du im Baum des Lebens. Aber der Mensch wies den Baum des Lebens zurück. Könnt ihr mir soweit folgen? Der Vorhang ist nun also, preis den Herrn, zerrissen. Doch der Mensch ist immer noch selbstgerecht. Sie haben den Vorhang wieder zusammengenäht, statt zu fragen, warum der Vorhang an dem gleichen Tag zerrissen ist, an dem dieser Mensch am Kreuz auf Golgatha starb. Und zwar in dem Augenblick, in dem dieser Mensch starb. Übrigens wurde er genau zu dem Zeitpunkt gekreuzigt, als die Juden das Blutgefäß am Hals des Passahlamms durchgeschnitten haben und das Blut vergossen wurde. Genau da wurde er gekreuzigt, um 9 Uhr, zur Zeit des Morgenopfers. Und warum ist er nachmittags um 3 Uhr gestorben? Er ist übrigens nicht gestorben wie andere Menschen. Er gab seinen Geist auf, als habe er Macht über seinen Geist. Trotzdem starb er, weil er auch ein Mensch war. Und als er starb, war es genau die Zeit des Abendopfers. Zur gleichen Zeit wurde das Passafest gefeiert. Das Lamm wurde genau um 9 Uhr morgens und ein weiteres auch um 3 Uhr nachmittags zur Zeit des Abendopfers getötet. In diesem Moment zerriss der Vorhang und es gab ein Erdbeben. Warum hat niemand danach gefragt? Warum geschah all das zufällig im gleichen Moment? Das Herz der Menschen ist so finster und böse, dass sie es nicht einmal merken, wenn Gott ihnen Liebe schenkt. Jesus weinte und sagte, ich wollte euch bei mir sammeln wie eine Glucke ihre Küken. Hast du schon einmal gesehen, wie eine Glucke ihre Küken beschützt? Es gab einmal einen Bauern, dessen Hof abbrannte, ein verheerendes Feuer. Und als er wieder auf seinen Hof zurückkehrte, war alles verbrannt. Tief traurig ging er über das Gelände und schaute sich die ganzen verkohlten Tiere überall an, die Schafe, die Kühe, alle waren tot. Alle waren verbrannt. Dann kam er am verkohlten Kadaver eines großen Huhnes vorbei. Gedankenverloren schob er das Huhn mit dem Fuß zur Seite. Da kamen lauter Küken unter dem toten Huhn hervorgelaufen. Die Mutter starb, indem sie ihre Küken vor dem Feuer beschützte. Jesus sagt also, ich wollte euch bei mir sammeln, wie eine Glucke ihre Küken sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Das ist die Antwort, wenn Menschen fragen, warum Gott nicht einfach alle rettet, weil sie nicht wollen. Gott kann dir die Erlösung nicht aufzwingen. Wenn er das könnte, hätte er Adam davon abgehalten, die Frucht vom Baum zu pflücken. Dann hätte Gott seine Hand umgedreht und dafür gesorgt, dass sie sich mit großer Geschwindigkeit auf sein Gesicht zubewegt und Adam sich selbst ohrfeigt. Und dann hätte Gott gesagt, hast du es jetzt verstanden? Gott hätte dem Ganzen direkt von Anfang an Einhalt gebieten können, dann wäre diese Welt nicht gefallen. Aber das hätte seiner gerechten Natur widersprochen. Versteht ihr? Gott hat all das also geplant. Und wir wissen, dass es vor 2000 Jahren passiert ist. Aber das Kreuz steht außerhalb der Zeit. Das habe ich schon oft gesagt. Wenn Gott wirkt, geschieht das außerhalb der Zeit. Denn Gott hat die Zeit geschaffen. Deswegen kann Gott jetzt gerade auch jemanden heilen, der erst zum zweiten Gottesdienst kommt. Wisst ihr, wie viele Erlebnisberichte wir von Menschen bekommen, die meine Predigten auf YouTube sehen und geheilt werden? Sie lesen Bibelstellen zum Thema Heilung. Und wir hören so viele Berichte von Menschen, die diese Stellen hören und geheilt werden. Oder mein Gebet, das vor ein, zwei Jahren auf YouTube veröffentlicht wurde. Menschen werden noch heute dadurch geheilt, weil es in der geistlichen Dimension keine Zeit und keine Entfernung gibt. Versteht ihr? Einstein hat ja eine Theorie entwickelt. Sie ist auch bewiesen worden. Es ist also nicht nur eine Theorie. Sagen wir, du würdest die Erde verlassen und in einem Raumschiff leben, das mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs ist. Wie viel ist das? 300.000 Kilometer pro Sekunde. Du bist also mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs und verlässt die Erde. Oder vielleicht bleibst du auch auf der Erde, wie auch immer das funktionieren mag. Aber wenn du 3 Jahre in deinem Raumschiff unterwegs bist und wieder zurückkommst, sind all deine Freunde schon gestorben. Manche von euch denken jetzt vielleicht, das erinnert sie an einen Film, den sie mal gesehen haben. Nun gut. Oder deine Freunde sind alt geworden. Du schaust deine Freundin an und findest sie nicht mehr attraktiv und willst sie nicht mehr heiraten. Du kommst zurück und bist der Einzige, der noch jung ist. Warum? Weil du außerhalb der Zeit warst. Mit Lichtgeschwindigkeit bist du außerhalb der Zeit. Du bist immer noch jung. Deswegen bist du nach der Theorie von Einstein immer noch jung, während deine Freunde alle älter geworden sind. Das erklärt für mich auch, warum Moses Augen bis zu seinem Tod nicht trüb wurden und seine natürliche Kraft nie nachließ, weil er viel Zeit mit Gott verbrachte. Und in der Gegenwart Gottes gibt es keine Zeit. Es gibt keine Zeit. Vor vielen Jahren als Teenager saß ich einmal im Bus und betete, Vater im Himmel, und ich hörte Gottes Stimme. Es war eins von diesen Malen, in denen ich seine Stimme hörte. Es war kein Eindruck, sondern eine Stimme. Gott sagte, warum siehst du mich so? Ich dachte, oh, Gott spricht zu mir. Damals lernte ich gerade, Gottes Stimme zu hören. Ich fragte, wie sehe ich dich denn? Er sagte, wenn du Vater betest, siehst du vor dir einen sehr alten Mann mit zottigen, langen, weißen Haaren und einem langen, weißen Bart. Wer von euch kennt noch die Werbung? Ich meine, die mit dem alten Chinesen mit dem langen weißen Bart. Kennt ihr den? Wenn ich Vater im Himmel gesagt habe, habe ich immer so einen alten Mann vor mir gesehen. Er sagte, warum siehst du mich so? Und ich sagte, weil du ein Vater bist. Damals war ich selbst noch kein Vater, also sagte ich, weil du ein Vater bist. Und er sagte, mein Sohn, hier im Himmel ist niemand alt. Und auf einmal sah ich einen Gott, der jung, attraktiv, dynamisch, stark, gerecht und heilig ist. Von da an änderte sich meine Sichtweise. In Gottes Gegenwart wird niemand alt. Was glaubst du, wie alt man im Himmel ist? So um die 60, 61. Nicht? Nein, ich persönlich denke, dass es um die 30 ist. Das wäre meine Einschätzung. Denn Jesus hat seinen Dienst mit etwa 30 begonnen. Es kann auch sein, dass alle 15 oder 20 sind. Ich weiß es nicht. Ich bin noch nicht dort gewesen. Aber im Himmel verfällt nichts. Selbst Blumen verblühen nicht. Wenn man Blumen pflückt, kommt sofort eine neue Blüte hervor. Nichts stirbt mehr. Der Tod wird nicht mehr sein. Also stirbt nicht einmal mehr etwas in der Natur. Aber bevor ihr jetzt abhebt, schaut noch einmal her. Gott musste den Menschen also auf gerechtem Weg gerecht machen. Stell dir vor, du gehst mit deinem Kind ins Krankenhaus und eine gute Freundin von dir ist dort die leitende Krankenschwester oder in einer Arztpraxis. Du brauchst Medikamente für dein Kind und deine Freundin sagt, komm hier rüber, ich gebe dir etwas. Du sagst, aber ich muss doch zuerst mit dem Arzt sprechen. Nein, keine Sorge, du bist doch meine Freundin, komm schon. Und sie bringt dich in einen anderen Raum und gibt dir die Medikamente, die du brauchst. Du fragst, wie viel kostet das? Nichts, keine Sorge, der Arzt hat noch viel mehr davon. Und nun stelle ich dir eine Frage. Ist diese Freundin großzügig? Ist sie gut zu ihrer Freundin? Ich würde sagen, ja, sie ist großzügig und gut zu ihrer Freundin. Aber verhält sie sich rechtmäßig? Nein. Es ist nicht rechtmäßig. Ihr Handeln ist freundlich, aber es ist nicht Gnade und Wahrheit. Es ist keine rechtmäßige Freundlichkeit. Es gibt ein altes chinesisches Sprichwort. Wer ein Kind verwöhnt, bringt es um. Manche denken, sie zeigen ihren Kindern Liebe, wenn sie sie mit allem davonkommen lassen, selbst wenn es Mord ist oder irgendeine andere große Sünde, die sie immer wieder tun. Die Eltern sagen, nicht schlimm, das ist keine Liebe. Wenn du dein Kind liebst, dann sind dir seine Zukunft und seine Charakterbildung wichtig. Und da stehen wir heute. Amen. Wir predigen nicht richtiges Verhalten, denn das kommt erst, wenn man verstanden hat, dass einem vergeben ist. Wo lernen wir das? In 2. Petrus 1. Ich zeige es euch kurz. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis. Wer von euch glaubt, dass ein Christ, der all diese Tugenden hat, ein wirklich toller Christ ist? Nicht wahr? Würdest du sagen, dass ein solcher Mensch heilig ist? Ja, er hat all diese Eigenschaften, sogar Selbstbeherrschung. Er kann standhaft ausharren und er hat Gottesfurcht. Und was passiert, wenn du auf einen Christen triffst, der all das nicht vorweisen kann? Was ist dann? Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Dieser Christ kennt sogar Jesus. Er ist nicht unfruchtbar für die Erkenntnis von Jesus. Aber wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig. Wie lautet Gottes Urteil? Er hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Er hat es vergessen. Er hat vergessen, dass er reingewaschen wurde. Dass er von seinen früheren Sünden reingewaschen worden ist. Das ist das Problem, wenn es am richtigen Verhalten mangelt, über das die Kirche oft so streng predigt. Ich sehe es so. Ich bin ein großer Verfechter des allerbesten Verhaltens. Aber das kann nur der Heilige Geist hervorbringen. Auch das ist eine Frucht. Man kann richtiges Verhalten nicht produzieren. Hör zu, richtiges Verhalten bringt keine Gnade hervor. Gnade bringt richtiges Verhalten hervor. Die Gnade muss zuerst kommen. Und bei der Gnade geht es vor allem um die Vergebung unserer Sünden. Das ist der Bund, unter dem wir stehen. Wenn du das wirklich glaubst, dann wirst du auch all diese Eigenschaften bekommen. Du musst nur immer daran denken, dass dir vergeben ist. Du musst mit der Vergebung rechnen. Genau darum geht es im neuen Bund. Dann wirst du die Eigenschaften haben, die Gott gefallen. Dann wirst du in deinem Leben moralische Vortrefflichkeit und Kraft entdecken. Amen. Glaube. Glaube bringt all das hervor. Preis den Namen Jesus. Und alle Leute sagen Amen. Lernt ihr etwas? Gott, der heilig ist, muss den Menschen, der sündig ist, also auf rechtmäßige Weise annehmen können. Er kann nicht einfach sagen, ach, wisst ihr was, ich bin ja auch ein großzügiger Gott, ich bin ein barmherziger Gott, ich bin ein mitfühlender Gott. Schon gut, Jungs sind halt so. Kehren wir alles unter den Teppich und tun wir so, als wäre der Staub nicht da. Kommt einfach alle her. Nein, das ist nicht der Gott, dem wir dienen. Wenn deine Freundin dir die Medikamente schenken will, dann darf sie das nicht auf Kosten ihres Arbeitgebers, des Arztes, tun. Dann muss sie sie aus der eigenen Tasche bezahlen. Sagen wir, du seist arm und könntest dir die Medikamente nicht leisten. Wenn sie rechtmäßig handeln will, dann muss sie dafür bezahlen. Aber auch dann wäre es korrekt, wenn sie dir sagen würde, dass du zuerst zum Arzt gehen musst oder zumindest den Arzt um Erlaubnis bitten. Es muss also rechtmäßig ablaufen. Gott muss also den sündigen Menschen auf rechtmäßige Weise annehmen. Die Bibel verwendet das Wort gerecht. Gott ist gerecht, indem er dich heute gerecht macht. Warum? Weil Gott seinen Sohn dafür gesandt hat. Sein Sohn starb am Kreuz und trug deine Sünden. Er, der keine Sünde kannte, keine Sünde beging und in dem keine Sünde ist, wurde am Kreuz durch deine Sünden zur Sünde, damit du, der keine Gerechtigkeit kannte und lebte und in dem keine Gerechtigkeit ist, zur Gerechtigkeit Gottes in Christus werden kannst. Und weil Gott deine Schuld Jesus auferlegt und den Körper von Jesus für deine Schuld bestraft hat, ist er gerecht, wenn er dich nicht bestraft. Wusstest du das? Würde Gott dich für die Sünden bestrafen, für die er schon seinen Sohn bestraft hat, wäre er ungerecht. Schlag die Definition von Erlösung nach. Erlösung bedeutet, dass du von der Sünde befreit bist. Die Leute fragen oft, Erlösung von Sünde, was heißt das? Die Erlösung ist die Zahlung, um einen Gefangenen zu befreien. Aber bei uns ist das eine Zahlung, die ewig gilt. Im gleichen Kapitel, das wir gerade lesen, in Hebräer 9, heißt es, dass wir ewig erlöst sind. Erlösung heißt nach der Definition von Thayer, befreit von der Strafe für die Sünde. Und das gilt ewig. Du bist von der Strafe für die Sünde befreit. Ich sagte, du bist von der Strafe für die Sünde befreit. Warum kamen zum Beispiel Krankheiten in die Welt? Wegen der Sünde. Ich meine damit nicht deine Sünden. Ja, manchmal bringt Sünde Krankheiten hervor. Wenn du zum Beispiel den Tempel Gottes beschmutzt und rauchst, dann wird deine Lunge krank. Welche Sünde ist dann schuld? Adams Sünde, weil sie dich dazu gebracht hat zu rauchen. Aber auch deine eigene Sünde. Deswegen sagte Jesus zu dem Mann am Teich von Bethesda, sündige nicht mehr, damit nicht noch Schlimmeres über dich komme. Denn es gibt eine Reihe von Sünden, die dich deine Beine kosten können. Das Problem ist, dass nur dieser Mensch wusste, welche Sünde es war. Nur er und Jesus wussten es. Und Jesus sagt in Bezug auf diese konkrete Sünde, tu es nicht mehr, damit nicht noch Schlimmeres über dich komme. Es gibt also immer noch Konsequenzen. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass uns Christen unsere Sünden vergeben sind. Hört ihr? Hört ihr? Wir sind auf ewig erlöst. Die Menschen haben solche Angst vor der Vergebung der Sünden. Dabei ist das die Botschaft, die die Erweckung gebracht hat. Es gab einen jungen Mönch mit Namen Martin Luther. Er erinnert mich an mich selbst, denn als ich als Teenager von diesem wunderbaren Leben in Christus hörte und dass ich mit Gott leben kann, strengte ich mich nach allen Kräften an, mit Gott zu leben und ihm nahe zu sein. Doch dann entdeckte ich immer mehr Sünden in mir. Je mehr ich versuchte, gerecht und gottesfürchtig zu sein, desto mehr sah ich das, was ich das Aufbäumen des Fleisches nenne. Sünde, Bitterkeit, Groll, Lust, finstere Gedanken, pessimistische Gedanken, sogar Gotteslästerungen, ganz besonders Beleidigungen gegenüber Gott. Und ich wusste nicht warum. Je mehr ich mich anstrengte, Gott nahe zu kommen, desto mehr waren da diese gotteslästerlichen Gedanken. Und ich hatte keine Lösung dafür. Dann las ich eines Tages von Martin Luther. Martin Luther erlebte das Gleiche. Er war ein deutscher Mönch in einem Kloster. Er verstand nicht, warum die anderen kein schlechtes Gewissen wegen ihrer Sünden hatten. Er hatte ein so schlechtes Gewissen, dass er sich immer mehr anstrengte, um sich die Gerechtigkeit vor Gott zu verdienen. Er tat Buße, er fastete. Er fastete so viel, dass man sagt, er habe ausgesehen wie ein Skelett. Mehr als einmal brach er zusammen. Nachts schlief er kaum, damit er weiterbeten konnte. Er gab sich alle Mühe. Und eines Tages hörten sie, wie er buchstäblich in seiner Zelle umfiel. Die anderen Mönche kamen und hoben ihn auf. Er war kurz davor zu sterben. Ich glaube, dass Gott sein Leben verschonte, weil er eine Berufung für ihn hatte. Gott hielt ihn am Leben. Nicht lange darauf kam ein betagter Mönch und besuchte ihn. Und dieser betagte Mönch sagte etwas zu ihm. Er sprach mit ihm das apostolische Glaubensbekenntnis. Das apostolische Glaubensbekenntnis ist übrigens tadellos. Dafür sind gottesfürchtige Menschen der Kirchengeschichte zusammengekommen und haben es zusammengestellt. Eine der Zeilen darin geht so: Ich glaube an Gott den Vater, ich glaube, und dann heißt es, ich glaube an die Vergebung der Sünden. Und Martin Luther sagte, sag das noch einmal, ich glaube an die Vergebung der Sünden. Er blickte Martin Luther an und sagte, weißt du, ich glaube, dass es hier nicht nur um die Vergebung von Davids Sünden oder die Vergebung von Petrus Sünden geht. Hier geht es um Martin. Du musst glauben, dass Gott dir deine Sünden vergeben hat. Und das veränderte sein Leben. Als er anfing zu glauben, dass seine Sünden vergeben sind, kehrte sein Appetit zurück und er bekam Frieden mit Gott. Siehst du also, dass das der entscheidende Punkt ist, an dem eine Erweckung stattfindet? Ich finde, dass Martin Luther neben dem Apostel Paulus und den anderen Aposteln von allen Christen, die je gelebt haben, der bedeutendste ist. Er wurde so ein bedeutender, einflussreicher Christ. Und all das wegen dieses einen Satzes, ich glaube an die Vergebung der Sünden. Und Martin, ich glaube nicht, dass Gott hier nur die Vergebung der Sünden von Petrus oder David meint, sondern auch deine. Da fing er an zu glauben, dass seine Sünden vergeben sind. Meine Sünden sind vergeben. Und die Folge davon war die Reformation. Wir gehören heute zu denen, die man evangelische Christen nennt, die einfach glauben. Die Leute sagen, ihr glaubt daran, dass man Instrumente benutzen darf. Sorry, Leute, ihr seid erst viel später darauf gekommen. Instrumente gab es schon in der Stiftshütte von David, lange bevor die Rock'n'Roll-Garde übernommen hat. Tut mir leid. Oh, eure Musik ist so laut, wie in einem Konzert. Nein, tut mir leid, das waren keine Konzerte. All die berühmten Musiker mit ihren Hits, wie Bach, Beethoven und Brahms, haben auch alle christliche Kirchenmusik geschrieben. Der Rest kam viel später. Also versucht nicht, die Geschichte zu verstecken. David selbst hat gesagt, ruf zu dem Herrn. Ihr wisst, was rufen heißt, oder? Nicht einfach nur, preis den Herrn. Nein, das glaube ich eher nicht. Also wundert euch nicht, wenn wir in unseren Lobpreiszeiten rufen und jubeln. Jauchzet dem Herrn, alle Welt. Tut mir leid, es waren nicht die Stones, die damit angefangen haben. Es war der Stein, der zum Eckstein geworden ist. Wenn du auf diesen Stein baust, dann wirst du vielleicht durchgeschüttelt, aber der Stein wird nie durchgeschüttelt. Nicht du trägst den Stein, sondern der Stein trägt dich. Gefällt euch das? Er ist der Stein, der zu unserem Fundament geworden ist. Also lass dich nicht von der Welt irreführen. Sie sagen, wir würden mit unseren Gottesdiensten ihre Konzerte nachahmen wollen. Entschuldigung, aber ihre Konzerte ahmen uns nach. Doch sie schaffen es nicht, denn bei ihnen fehlen die Berufung und die Gegenwart Gottes. Wenn du zu einem Konzert gehst, die Musiker siehst und die Lieder mitsingst, fühlst du dich hinterher immer noch genauso wie zuvor. Aber wenn du mit deinem Stress, deinen Depressionen und all dem zum Gottesdienst kommst und den Herrn anbetest, dann verschwindet es. Es kann in der Gegenwart Gottes nicht bestehen und dir widerfährt Gutes. Amen. Gott tut es also auf rechtmäßige Weise. Gott verleugnet seine Heiligkeit nicht. Gott verleugnet seine Gerechtigkeit nicht. Gott hat Folgendes getan. Hör zu. Das war eine Meisterleistung. Es war das Beste, das er tun konnte. Die Krönung von allem. Gott hat es so eingerichtet, dass seine Heiligkeit heute auf deiner Seite steht. Dass sie deinen Freispruch fordert, deine Vergebung fordert, dein Wohlergehen fordert und deine Rettung fordert. Ein Beispiel. Stell dir vor, du gehörst zum Volk Israel und erlebst die Nacht damals in Ägypten, als der Todesengel vorüberging. In jedem Haus, das kein Blut an der Tür hatte, wurde der Erstgeborene getötet. Stell dir das Weinen vor, das im ganzen Land zu hören war. Das Weinen kommt deinem Haus immer näher, in dem du mit deiner Familie sitzt. Ihr zittert, ihr habt Angst. Aber in der Bibel steht, wenn ich das Blut sehe, nicht wenn ich euer Zittern sehe, nicht wenn ich eure Ehrerbietung sehe, nicht wenn ich eure Furcht vor mir sehe, sondern wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen. Warum? Weil Blut heißt, dass es ein Gericht gegeben hat, dass ein Tod stattgefunden hat. Hätte der Todesengel in dieser Familie den Erstgeborenen umgebracht, bei der das Blut an der Tür zu sehen war, wäre das ungerecht gewesen. Warum? Weil bereits jemand für die Familie des Erstgeborenen gestorben ist. Das Blut zeigt, dass schon ein Tod stattgefunden hat. Wenn also das Gericht trotzdem über den Erstgeborenen hinter der mit Blut bestrichenen Tür kommen würde, wäre das ungerecht. Dann hätte Gott die Gerechtigkeit verhöhnt. Wisst ihr was? Gott hat das alles so eingerichtet, dass seine Heiligkeit heute auf deiner Seite steht. Und wenn Gott für uns ist, was kann dann gegen uns sein? Wer kann gegen uns sein? Was kann gegen uns sein? Übrigens, dort steht nicht nur wer, es kann irgendetwas sein. Es kann wer oder was bedeuten. Wenn Gott für uns ist und er ist für uns, das sind Worte, die du mit zur Schule oder zur Arbeit nehmen solltest, Kind Gottes. Gott ist Gegenwart für mich. Wenn der Montag kommt und du zur Schule oder zur Arbeit gehst, denk daran, Gott ist für mich, nicht gegen mich, für mich. Selbst wenn schlimme Dinge passieren, Gott ist für mich. Amen. Halleluja. Und so sagt heute die Bibel, dass der Vorhang zerrissen ist. Der Vorhang ist nicht mehr da. Schaut euch noch einmal das Bild hier an. Das ist der erste Teil. Das der zweite. Der Vorhang ist nicht mehr da. Und das hier ist die Stiftshütte, aber ich beziehe mich auf den Tempel. Der Vorhang ist nicht mehr da. Es gibt ja die Tradition, dass eine Braut bei der Hochzeit verschleiert wird. Und es ist gefährlich, wenn man den Schleier nicht lüftet. Wie bei der Geschichte von Rahel und Lea, nicht wahr? Jakob wurde von seinem Schwiegervater betrogen. Statt ihm Rahel zu geben, die Frau, die er liebte, bekam Jakob die erstgeborene Tochter. Als Jakob seinen Schwiegervater später zur Rede stellte, sagte er, ach weißt du, es ist bei uns nicht Brauch, das. Hättest du mir das nicht früher sagen können? Aber auch an Jakob gerichtet, wieso hast du das nicht gemerkt? Naja, es war schon spät und es gab noch keinen Strom. Er heiratete sie also und sie war verschleiert. Diese Tradition gibt es also schon lange. Die Bräute waren alle verschleiert. Über Lea berichtet die Bibel, dass sie nicht sehr hübsch war. Irgendetwas stimmte nicht mit ihren Augen. Aber Rahel, die Jüngere, war schön. Und Jakob arbeitete 7 Jahre für Rahel. Als die Zeit vorüber war, dachte Jakob am Hochzeitstag, er würde Rahel heiraten. Aber stattdessen heiratete er Lea unter ihrem Schleier. Im Fall von Lea muss der Schleier ziemlich dicht gewesen sein. Und damals war es Sitte, dass man nach der Zeremonie direkt ins Zelt ging. Es muss schon ziemlich spät gewesen sein. Ich weiß nicht, was Jakob sich gedacht hat. Aber um diesen Fehler zu vermeiden, sagen wir Pastoren seitdem, du darfst nun den Schleier lüften. Schaut nach, ob ihr die richtige habt. Und dann könnt ihr euch küssen. Es ist schwierig, eine verschleierte Braut zu küssen. Denkt daran. Und es ist auch schwierig, Gott hinter dem Vorhang anzubeten. Übrigens, das Wort anbeten ist das Wort proskyneo. Und es bedeutet auch küssen. So haben die Griechen das Wort küssen verwendet. Anbeten bedeutet also, dass wir Gott ganz nahe kommen, dass wir mit ihm vertraut werden, dass wir ihn lieben. Und daher kommt das Wort küssen. Man kann keinen verschleierten Menschen küssen. Amen. Du musst erst den Schleier lüften. Nicht, dass du sie durch den Schleier küsst und später darunter eine 100-jährige Oma ohne Zähne entdeckst. Küss mich noch mal! Küss mich noch mal, mein Jüngelchen! Was sagst du, Bruder? Zu spät? Tja, nächstes Mal lüftest du den Schleier lieber. Nein, es gibt kein nächstes Mal. Was sage ich da? Es gibt kein nächstes Mal. Nähe. Der Gedanke des Schleiers gefällt mir. Denken wir an Lot. Sein Name wird so ausgesprochen, Lot. Lot heißt auf Hebräisch Schleier. Und er war wirklich ein Problem für Abraham. In der Bibel steht, nachdem Lot gegangen war, sagte Gott zu Abraham, hebe deine Augen auf und blicke nach Norden, nach Süden, nach Osten. Das ganze Land, soweit dein Auge sieht, habe ich dir gegeben. Als sei ein Schleier weggezogen worden. Ein Schleier wurde von seinen Augen genommen. Und Gott sagt, blick dich um. Weißt du, was heute für Christen der Schleier ist? Lies mal 2. Korinther 4, aber auch Kapitel 3. Da steht, wenn wir verhüllt sind, dann liegt es daran, dass der Teufel unser Denken dem herrlichen Evangelium von Christus gegenüber verhüllt hat. Darf ich euch eine Frage stellen? Müsste der Teufel deine Augen verhüllen, wenn das Evangelium nicht spannend wäre? Wenn es langweilig und alltäglich wäre? Das wäre doch gar nicht nötig, oder? Wenn ein schönes Mädchen vorbeigeht, macht eine Frau vielleicht so. Nicht wahr? Warum macht sie das nicht, wenn eine alte Oma vorbeigeht, wie unsere 100-jährige? Hallo, mein Jüngelchen! Wenn eine alte Oma vorbeigeht und deine Frau dir sogar dann die Augen zuhält, ist sie sehr unsicher. Wir werden für sie beten. Warum muss der Teufel unsere Augen verhüllen, wie es in 2. Korinther 4, Vers 4 steht? Warum muss er das tun? In der Bibel steht, damit ihnen nicht das helle Licht des Evangeliums von Christus aufleuchtet. Im Griechischen steht es so, damit nicht die Herrlichkeit, die vom Evangelium von Christus kommt, ihren Schein auf sie werfe. Und nun möchte ich euch etwas sagen. Seid ihr bereit? Ja? Es wird Zeit zum Umdenken. Buße bedeutet, anders denken zu lernen. Das ist das Wort Buße im Neuen Testament. Metanoia. Anders denken lernen. Umdenken. Seid ihr bereit? Die Bibel sagt, ich zeige euch noch diesen Vers und dann kommen wir zum Schluss. Gehen wir zu Hebräer 10, Vers 17. Okay. Also, das ist der neue Bund, Vers 17. Das ist der Satz, der das Ganze möglich macht. Wo aber Vergebung für diese ist, da gibt es kein Opfer mehr für Sünde. Vers 19. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu, Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum. Das ist das Allerheiligste, der Ort, an dem Gottes Gegenwart wohnt. Heute ist das nicht mehr die Stiftshütte. Die gibt es nicht mehr. Sie war vergänglich. Wir treten mit Freimütigkeit in die Gegenwart Gottes, ins Heiligtum, das Allerheiligste. Und wodurch? Durch das Blut von Jesus. Wir stehen dort, weil mein älterer Bruder, mein Herr Jesus, sein Blut für mich vergossen hat. Und Gott sagt, du hast das Recht dazu. Ja, meine Heiligkeit verlangt, dass du freimütig vor mir stehst. Wenn du schwach und gebeugt vor mir stehst und so tust, als seist du religiös, dann merkst du gar nicht, wie du nur auf dich selber schaust, statt auf das, was mein Sohn getan hat. Du denkst, du seist demütig, aber ich rieche Selbstgerechtigkeit. Der einzig richtige Weg, vor mich zu treten, ist mit Freimütigkeit. Denn damit ehrst du das Blut von Jesus, das für dich vergossen wurde. Damit respektierst du es und erkennst es an. Das Blut, das Besseres spricht als das Blut von Abel. Also komm mit Freimütigkeit in Gottes Gegenwart. Und nun schau her, den er, Jesus, uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch, ein neuer und lebendiger Weg. Ich möchte euch etwas über das Wort neu sagen, das wird euer Leben verändern. Ein neuer und lebendiger Weg. Sagt, lebendiger Weg. Und jetzt das Gegenteil. Was ist das Gegenteil von neu? Von lebendig? Wie sah der alte Weg aus? Sie mussten mit einem Seil am Bein und großem Zittern zu Gott kommen, denn es war ein alter Weg, der zum Tode führt. Der nächste. Ein alter Weg, der zum Tode führt. Keiner hat sich darauf gefreut. Aber jetzt, dank Jesus, haben wir einen neuen Weg. Übrigens steht hier im Griechischen bei neu ein Wort, das für ein Opfer verwendet wird, das frisch geschlachtet worden ist, als wäre es gerade erst passiert. Deswegen habe ich euch auch schon oft den Rat gegeben, das Abendmahl nicht mit dem Gedanken zu feiern, dass er vor 2000 Jahren für dich gestorben ist. Es ist in Ordnung, das zu sagen, das sage ich selbst im passenden Zusammenhang. Aber das Abendmahl solltest du so feiern, als wäre Jesus gerade erst gestorben. Als wäre er gestern gestorben, heute Morgen. Das ist eine Eigenschaft des Schelamim, des Friedensopfers. Man darf es nach 3 Tagen nicht mehr essen. Warum? Weil man es frisch essen muss, direkt nach der Opferung. Wenn du das Abendmahl feierst, stell dir also vor, als sei er gerade erst für deine Sünden gestorben. Wenn du es so siehst, wird das etwas in deinem Glauben verändern. Hörst du? Das Wort neu heißt also, dass es ist, als sei Jesus gerade erst gestorben, frisch geschlachtet. Das ist das Wort, frisch geschlachtet. Wenn du weißt, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist und den Vorhang zerrissen hat, kommst du dann freimütig zu Gott? Ja, in diesem Geist. Und dann lebendig. Was heißt lebendig? Je häufiger du an diesem dritten Tag des Auferstehungslebens zu Gott kommst, je häufiger du zu Gott kommst, desto lebendiger wirst du. Die Welt da draußen wird dann zu einem alten Weg, der zum Tode führt. Die Welt dort draußen ist alt und liegt im Sterben. Du kannst so viel trainieren, wie du willst. Die leibliche Übung nützt wenig. Die Gottesfurcht aber ist für alles nützlich, da sie die Verheißung für dieses und für das zukünftige Leben hat. Gottesfurcht ist für alles nützlich. Amen. Die leibliche Übung nützt wenig. Ja, es gibt einen kleinen Nutzen. Und doch legen wir so viel Wert darauf und verbringen viel mehr Stunden damit als in der Gottesfurcht, was mit dem Evangelium zu tun hat. Anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, aufgenommen in die Herrlichkeit. All das gehört zum Evangelium. Je mehr du dich im Evangelium übst, desto mehr wirst du leben. Es ist ein neuer und lebendiger Weg. Denk daran, wenn du Auto fährst, sprich mit Gott. Vater, danke, Vater. Und sofort bist du in der Gegenwart Gottes. Die alte Praxis, je nachdem, aus welcher Denomination oder Kirche du kommst und was für einen Hintergrund du hast, war, dass du deine Sünden bekennen musst, bevor du mit Gott sprechen und um ein Wunder bitten kannst. Vielleicht hast du gerade einen Unfall gesehen, aber bevor du um Hilfe bitten kannst, musst du Gott bitten, dich an deine Sünden zu erinnern. Und normalerweise zeigt nicht Gott sie dir, sondern du tust es selbst. Ja, im Alten Testament gibt es viele Sündenbekenntnisse, weil ihre Sünde nie abgewaschen wurde. Das steht in Hebräer 10. Aber die, die einmal gereinigt sind, sollten kein Bewusstsein von Sünden mehr haben. Darum kommst du heute direkt zu Gott und verschwendest keine Zeit. Jede Sekunde zählt. Vater, greif in dieser Situation ein. Herr, verschone das Leben dieses Menschen. Schenk diesem Menschen die rettende Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Lass die Person leben und nicht sterben im Namen von Jesus. Ich rate dir, nicht die Augen zu schließen, wenn du gerade Auto fährst. Ich rate dir, der Aufforderung in der Bibel zu folgen, in der es heißt, wachet und betet. Ja, das steht in der Bibel, und zwar an mehreren Stellen. Hört ihr, Freunde? Was ich damit sagen will, je mehr du betest und je mehr du mit Gott sprichst, je mehr du zu ihm kommst und je mehr du Lobpreislieder singst, desto mehr werden dein Körper, dein Geist, deine Seele und dein Denken in diesem Auferstehungsleben lebendig werden. Der Mensch wurde lebendig, als Gott ihm sein Leben einhauchte. Aber Gott wollte noch etwas anderes. Ich werde nächste Woche mehr darüber sagen. Oder in 2 oder 3 Wochen. Dann, wenn ich das nächste Mal predige. Ich darf euch nicht im Voraus sagen, wann das sein wird. Kommt einfach jedes Mal, Amen. Es gab ja noch den Baum des Lebens. Warum gab es einen Baum des Lebens, wenn Gott dem Menschen schon Leben eingehaucht hatte? Gott hatte dem Menschen Leben eingehaucht, und doch gab es den Baum des Lebens, von dem der Mensch essen sollte. Warum? Das werden wir ein anderes Mal genauer anschauen. denn ich will mich heute auf das hier konzentrieren. Wenn du zu Gott kommst, dann stell dir die Frage, kommst du im Geist des alten Bundes, unter dem du große Angst vor Gott hast, unter dem du dir deiner Sünden immer noch bewusst bist, dann brauchst du gar nicht erst zu beten, denn dann kommst du im falschen Geist. Du kommst nicht wie ein Kind zu seinem Vater. Ehrerbietung ist in Ordnung, ich ehre meinen Vater, ich respektiere meinen Vater, nicht wahr? Wie viel mehr dann also Gott? Aber ich darf nicht die falsche Art von Gottesfurcht haben, nicht den Geist der Knechtschaft, der uns wieder fürchten lässt. Wenn du zu Gott kommst, musst du dir bewusst sein, dass deine Sünden vergeben sind. Es geht nicht darum, wie laut oder leise deine Stimme ist. Mach es dir zur Gewohnheit, einfacher und leiser mit Gott zu sprechen. Und sieh, mit welcher Kraft er wirkt. Du wirst feststellen, dass es nicht an deiner Lautstärke liegt oder an deinen Anstrengungen oder deiner Redegewandtheit. Ich wünschte, ich könnte so beten wie Pastor Lawrence. Nicht jeder kann so beten wie Pastor Lawrence. Schau dir Pastor Mark an. Ist Gottes Kraft in ihm? Ja. Lerne ganz einfach aus deinem Herzen heraus mit Gott zu sprechen. Du wirst sehen, wie seine Kraft aktiv wirkt. Je geschliffener du betest, desto weniger passiert, denn dann versuchst du nur, Gott zu beeindrucken. Heb dir deine vornehmen Floskeln für den Präsidenten auf. Gott will keine Floskeln. Er will eine freimütige, offene Kommunikation. Komm einfach zu Gott. Auch wenn du frustriert bist, komm zu Gott. Mir gefällt nicht, was mein Mann gerade gemacht hat. Ich habe das Gefühl, dass er mich nicht wertschätzt, Herr. Weißt du was? Wenn du mit Gott sprichst, bist du auf dem lebendigen Weg. Du wirst wieder lebendig und du schüttest jemandem dein Herz aus, der etwas ändern kann. Gott kann diesem Blödmann, ich meine dem Ehemann, nur einen einzigen Gedanken in den Kopf setzen und dann wird sein Herz weich. Das ist etwas, das du nicht machen kannst. Du kannst anderen Menschen keine Gedanken in den Kopf setzen, aber Gott kann das. Er kann so vieles. Meine Zeit ist um. Ei, ei, Joseph Prince. Ich hätte noch so viel zu sagen. Seid ihr alle gesegnet worden? Denk ab jetzt auf diese Weise, wenn du zu Gott kommst. Bleib den ganzen Tag über im Gebet, überall, was du auch tust. Sprich einfach mit Gott. Und bitte nicht einfach nur. Sing ab und zu auch mal ein Lied. Du lernst hier bei uns so viele Lieder. Sing ein Lied für ihn. Ich habe auch auf dem Weg hierher gesungen. I was glad, very glad, when they said unto me, let us go to the house of the Lord to the... So bin ich hierher gefahren, wie ein Fahranfänger. Falls du mich vorhin auf der Straße gesehen hast, ja, das war ich. Sing, während du unterwegs bist. Sing am Morgen. Das Wunderbare am Singen ist, dass in der Bibel steht, wenn du singst, wirst du mit dem Heiligen Geist erfüllt. Okay, ich bin fertig. Preis den Herrn. Wenn ihr gerade mit körperlichen Problemen zu kämpfen habt, in der Bibel steht lebendig. Was du brauchst, ist etwas Lebendiges, Leben, noch mehr Leben. Krankheit heißt nur, dass diesem Körperteil oder dieser Körperfunktion das Leben fehlt. Was du brauchst, ist Leben. Je mehr du im Geist des neuen Bundes und der Kindschaft zu Gott kommst, desto mehr wirst du leben. Vielleicht sitzt du auch hier und bist noch nie wiedergeboren worden. Was heißt wiedergeboren? Es bedeutet, dass du an Jesus glaubst und annimmst, was er für dich am Kreuz getan hat. Dass du die Vergebung der Sünden empfängst. Dass du den nagelneuen Geist annimmst, den er in dir schafft. Wir nennen das wiedergeboren werden. Wenn du das noch nie erlebt hast, dann hast du jetzt die Gelegenheit dazu. Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden. Bete mit mir, Vater im Himmel, ich glaube, dass Jesus Christus für meine Sünden gestorben ist und meine Strafe auf sich genommen hat. Er hat alles getragen und ausgelöscht. Davon ist nichts mehr für mich übrig. Deswegen gibt es nun für mich in Christus keine Verdammnis mehr. Vater, ich glaube, dass du Jesus Christus von den Toten auferweckt hast, als ich gerechtfertigt und von all meinen Sünden freigesprochen war. Jesus Christus ist mein Herr und mein Retter. Danke, Vater. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Im Namen von Jesus. Amen. Preist Gott, ich habe mich selbst glücklich gepredigt. Steht alle auf. Hebt die Hände. Einige von euch konnten ihre Hände nicht heben, als sie hergekommen sind. Jetzt könnt ihr sie heben. Wenn ihr Heilung erlebt habt, während das Wort gepredigt worden ist, dann ist jetzt der richtige Moment, um zu winken. Nur für mich, damit ich es sehen kann. Wenn du geheilt worden bist, winke. Seht ihr das? Könnt ihr die Kameras schwenken und auf diese Leute richten, die geheilt worden sind, während das Wort gepredigt worden ist? Während des Dienstes? Seht ihr das? Preist den Herrn! Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und schenke dir Gunst. Du wirst übernatürlicher Gunst begegnen, wohin du auch gehst. Türen zu guten Gelegenheiten werden sich für dich öffnen. Türen, die nicht gut für dich sind, werden sich schließen. Gott wird dich zur richtigen Zeit an den richtigen Ort stellen. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und deine Lieben und schenke dir und deinen Lieben Shalom, Wohlergehen, Gesundheit und Frieden. Im Namen des Herrn Jesus. Und alle Leute sagen Amen. Gott segne euch, wir sehen uns.